Eine kleine Klassikübung, wie gesagt, ein Stück aus dem Album Acquiring the Taste aus dem Jahre 71. Acquiring the Taste heißt, glaube ich, so viel wie auf den Geschmack kommen. Ich komme jetzt, wie angekündigt, nochmal auf das Konzeptalbum von Gentle Giant zurück, Three Friends, drei Freunde.